Jesus, mein Retter und Herr, du bist mein treuester Freund. Alles dir weihe ich gern, weil du mit Gott mich versöhnt. Alles dir weihe ich gern, weil du mit Gott mich versöhnt. Weit war von dir ich verirrt, tief in der Sünde und Not. Doch du hast treulich geführt und mich errettet vom Tod. Doch du hast treulich geführt und mich errettet vom Tod. Drum singe fröhlich mein Herz, Danklieder aus voller Brust. Geht's auch durch Trübsal und Schmerz, jauchzt doch das Herz voller Lust. Geht's auch durch Trübsal und Schmerz, jauchzt doch das Herz voller Lust.